Lasse dich aus dem Weißen Haus. Ach, du bist ja so lieb, ach, du bist ja so toll. Jetzt guckst du mich auch noch an, jetzt ist aber das Maß voll. Ja, ich hasse dich so sehr, ja, ich will nicht mehr. Du mit deiner ach so netten Art, du mit deinem ach so dicken Schwanz. Ist schon klar, warum du heulst, wenn ich auftanz. Du kleiner wichsender Hans, Hans, Hans. Was willst du hier? Was willst du von mir? Dass du abhaust? Ja, das lass ich dir. Schützt deinen stinkenden Schweiß nicht. Die Luft stinkt dann nach dir. Red bitte nicht von Liebe. In mir stecken halt die Triebe. Die sorgen dann dafür, dass ich dir Pau auf die Fresse gebe. Willst du's jetzt deiner Mama erzählen? Pass bloß auf, sonst verpasse ich dir noch eine Kerbe. Aber so richtig derbe. Ja.